Gleich Musik aus dem Buch 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, das im Immons Verlag erschien, mit Rainer Wittkamp und Roland Spiegel. Einer der wichtigsten Musiker des Cool Jazz war der Klarinettist und Saxophonspieler Jimmy Giuffre. Er hatte eine eigene Band, The Jimmy Giuffre 3, und wir haben uns für seine Einspielung The Easy Way von 1959 entschieden. Es ist eine skizzenhaft angelegte Musik, nur drei Instrumente, klar, fast durchsichtig, von denen eine hypnotische Wirkung ausgeht. Nichts will einen überwältigen oder mit virtuosem Könnertum in den Bann ziehen. Es ist vielmehr ein kammermusikalischer Austausch dreier gleichberechtigter Instrumentalisten, die durch konzentriertes Zuhören ein wunderbar zartes musikalisches Gespinst weben. Das ist der Zauber des Leisen. Es gibt wohl kaum einen Gitarristen in der Jazzgeschichte, der so leise spielen konnte wie Jim Hall. Der Bassist Ray Brown spielte ganz diskret, aber mit sehr viel unterschwelliger Kraft. Und der Klarinettist Jimmy Giuffre war einer, der fast flüsternde Töne mit großer Aura auflud. Diese Musik muss man gehört haben. The Jimmy Giuffre 3 mit The Easy Way aus den 111 Jazz-Alben, die Sie gehört haben müssen, vom Immons Verlag auf Radio Marabu präsentiert. Dieser Mann spielte so Saxophon wie keiner vor ihm. Und zwar nicht, weil er so besonders virtuos spielte, sondern weil er so einen eigenen Sound hatte. Ursprünglich betrat er mit einem Plastiksaxophon die Szene. Und er spielte so fast quäksig. Merkwürdige Melodien zu merkwürdigen Harmonien. Denn als er Saxophon lernte, wusste er nicht, dass die Noten auf dem Saxophon anders notiert werden als bei anderen Instrumenten. Wenn man zum Beispiel ein S spielt, steht da ein C. Und weil er das nicht wusste, fasste er Harmonien völlig anders auf und schuf eine Musik, die noch heute erstaunt durch ihre merkwürdigen Schwebezustände und Bewegungen. Aber es ist unglaublich faszinierende Musik. Der Saxophonist hieß Ornette Coleman und er spielte eine CD ein mit seiner damaligen Band, die hieß The Shape of Jazz to Come. Die Form des Jazz der Zukunft. Und dieser Jazz ist immer noch hochgradig lebendig und aktuell. Heute auf Radio Marabu 111 Jazzalben, die man gehört haben muss, von Roland Spiegel und Rainer Wittkamp, erschienen im Emmons Verlag. Thank you. Es gibt Leute, die können bis 3 zählen, andere können bis 4 zählen und hier handelt die Geschichte nun von Leuten, die mindestens bis 5 zählen können. Es sind die Musiker des Dave Brubeck Quartet und von diesem Quartett gibt es eine Platte, die heißt Time Out aus dem Jahr 1959. Dave Brubeck und seine Mitmusiker fanden es damals langweilig oder wenig herausfordernd, Stücke im gemächlichen Dreiviertel- oder Viervierteltakt zu spielen. Und dann spielten sie zum Beispiel im Fünfvierteltakt eine Komposition, die fast jeder kennt. Daddy, daddy, bam, bam, buddy, daddy, dum, bam. Das war Take 5, komponiert aber nicht von Dave Brubeck selbst, sondern von dem Saxophonisten Paul Desmond. Das ist auf dieser Platte drauf und andere wunderbare Stücke. Und diese Platte können wir nur nachdrücklich empfehlen. Time Out auf den 111 Jazz-Alben, die Sie gehört haben müssen, vom Emons Verlag. Hier präsentiert auf Radio Marabu. Es ist eine der wichtigsten Einspielungen der Jazzgeschichte, Kind of Blue von Miles Davis. Ein epochales Album, was bis heute sämtliche Jazzmusiker nach wie vor beeinflusst. Miles Davis experimentierte Ende der 50er Jahre mit der modalen Spielweise und war überzeugt, dass sie den Solisten völlig neue Möglichkeiten eröffnen würde. Zu Beginn der Aufnahmesession händigte er dem Musiker lediglich skizzierte Songstrukturen auf, um die Stücke dann ohne Proben einzuspielen. Mit ihren schlichten Tonfolgen erarbeiten die Musiker eine ruhige, meditative Stimmung, die ungeheuer entspannt von einer betörend schönen Leichtigkeit ist und von der nachtblauen Stimmung des Covers gespiegelt wird. Die Einspielung wurde zum Prototyp des modernen Jazz, Grundlage für alle Nachfolger und inspiriert bis heute, wie gesagt, Jazzmusiker auf der ganzen Welt. Egal mit welchem Jazzmusiker man spricht, ob es Musiker sind, die aus Frankreich, aus Deutschland, aus Polen stammen, wenn man sie fragt, was für sie die wichtigsten Platten der Jazzgeschichte sind, dann kommt bei ihnen immer Kind of Blue vor. Und das ist auch eine Platte, die einen in eine nachtblaue Stimmung von unglaublicher Schönheit hineinzieht. Man muss kein Jazzmusiker sein, um sie toll zu finden. Hören Sie diese Platte an, hier auf Radio Marabu. Thank you. Sie hieß eigentlich Eunice Kathleen Wayman, doch die Welt kannte sie besser unter dem Namen Nina Simone. Das war eine faszinierende Sängerin, eigentlich eine Soul-Sängerin, aber eben auch eine hervorragende Jazz-Sängerin und Jazz-Pianistin. Eine ganz herausragende Musikerin der schwarzen amerikanischen Musikgeschichte. Sie musste es als Kind miterleben, dass ihre Eltern weggescheucht wurden von Plätzen, die dann Weiße einnehmen sollten, nämlich bei einem Schulkonzert, bei dem sie selbst mitspielte. Und sie sagte dann, Leute, das mache ich nicht mit, meine Eltern nehmen hier wieder Platz oder aber ich spiele nicht. Und sie setzte sich durch und zeitlebens spielte sie eine Musik, die immer ein politisches Statement für Gleichberechtigung der Afroamerikaner war. Radio Marabu. Alternative Music. Als politische und musikalische Aktivistin hat Nina Simone bereits in diesem Konzert ihre ganze Ausdruckskraft gefunden. Eine Ausdruckskraft, die weit über den Jazz hinausreichte. Black Classical Music, so nannte Nina Simone selbst ihre Töne. Der besten Hardpop-Aufnahmen der 50er Jahre. Ein wahrhaft unterbewertetes Juwel von einem der größten Posaunisten, den der Jazz-J hervorgebracht hat. Blue Set von Curtis Fuller gehört in jede Jazz-Sammlung. Die Posaune ist eines der am schwierigsten zu spielenden Jazz-Instrumenten, eine Erfahrung, die auch der junge Curtis Fuller als Anfänger machen musste. Umso mehr kämpfte er dafür, mit diesem Instrument Marksteine in der jüngeren Jazzgeschichte zu setzen. Blusett steht beispielhaft für Curtis Fuller Brillanz als Solist, aber auch als Ensemblespieler. Dieses Album, dessen Covermotiv eine grazile Tänzerin zeigt, ist Fullers bestes unter eigenem Namen. Was auch darin liegt, dass seine vier Mitmusiker ebenfalls brillante Instrumentalisten waren. Blusett von Curtis Fuller, unter anderem mit Benny Golson, Tommy Flanagan und Jimmy Garrison. Eine Platte mit einer Musik von ganz eigener Aura. Die Posaune klingt hier so gut wie selten sonst. Thank you. 111 Jazz-Alben, die man gehört haben muss, präsentiert von Radio Marabu. Sie galten als die erste Supergroup des Hardbop. Das von Art Farmer und Benny Golson geleitete Ensemble The Jazz Tet. Wir haben die Einspielung Meet the Jazz Tet von 1960 aufgenommen. Es ist eine Platte, die sehr stark von Art Farmers gestochen scharfen Trompeteneinsätzen geprägt ist, die Benny Golson durch frenetisch kochende Tenorsoli konterkariert. Scheinbar mühelos feuert Curtis Fuller die beiden auf der Posaune durch quirlige Einwürfe an, während das stoische Rhythmusduo Farmer und Humphreys alle auf Kurs hält. Nur McCoy Toyner, der Benjamin der Gruppe, spielt verhalten, aber man spürt schon sein kommendes Genie. Das ist eine Musik, die kraftvoll und zugleich gelassen swingt und in die man sich hineinfallen lassen kann. Tun Sie das. Meet the Jazz Tet von den 111 Jazz-Alben, die Sie gehört haben müssen. Erst mit 35 machte er 1958 seine erste berühmte Aufnahme und nur 10 Jahre später starb er an einem Herzinfarkt. Wes Montgomery hieß dieser Musiker, ein Gitarrist, der einen ganz eigenen Stil prägte. Er schlug die Saiten mit dem Daumen an, dadurch klang die Musik zugleich weicher, aber auch etwas kraftvoller und er spielte viele solistische Passagen in sogenannten Oktavparallelen. Dadurch konnte er Linien viel markanter gestalten als andere vor ihm und er spielte deshalb Soli von sehr, sehr starker Ausdruckskraft und von einem ganz eigenen Formbewusstsein. Und viele jüngere Musiker, nicht zuletzt der hervorragende Gitarrist George Benson, ahmten die Musik von West Montgomery nach. The Incredible Jazz Guitar of West Montgomery heißt die CD, die wir empfehlen. Obwohl ihn von Anfang an das Flair der Unangepasstheit umgab, war der Jazz in den ersten Jahrzehnten keine politisch relevante Musik. Das änderte sich mit den 50er Jahren, als eine neue Generation von Jazzmusikern die Szene betrat. Art Blakey, Oscar Brown Jr. und andere setzten sich vehement für ihre Rechte ein, wurden mit der Zeit immer lauter und der Jazz zum Soundtrack der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Die Haltung dieser Künstler war bereits immanent politisch, ohne dass ihre Musik politische Inhalte transportieren mussten. Eine der maßgeblichen Einspielungen dieser Zeit ist das Album We Insist Freedom Now Suite von Max Roach. Eine Geschichtsstunde des Jazz, die mit dem düsteren Sklavengesang Driver Man beginnt und mit Tears for Johannesburg in der südafrikanischen Apartheid endet. Roh und ergreifend. Ein Höhepunkt ist das Stück Prayer Protest Peace, in dem Roach nur mit seiner Frau Abel Lincoln improvisiert. Die Sängerin flüstert, jammert, schreit, während Roach ihr am Schlagzeug Widerhall gibt. We Insist, Freedom Now Suite mit Max Roach und unter anderem mit Abel Lincoln. Das ist eine Musik, die eine ganz eigene Ausdruckskraft hat, nicht nur durch die starke politische Motiviertheit dieser Musik, sondern auch, weil diese Musiker einfach sehr ausdrucksstarke Stimmen des Jazz sind. Driver man, he made a light, but the mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow, better finish out your row. Keep a moving with that plow, driver man will show you how. Get to work and root that stump. Driver man'll make you jump. Better make your hammer ring. Driver man'll start to swing. Ain't but two things on my mind. Driver man and quitting time. Thank you. a mammy ain't his wife. Chopping cotton, don't be slow. Better finish out your row. Keep a moving with that plow. Drive a man will show ya how. Get to work and root that stump. Drive a man will make you jump. Better make your hammer ring. Drive a man will start to swing. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quitting time. Drive a man to kind of boss. Ride a man and lead a horse. When his cat or nine tail fly, you'll be happy just to die. Run away and you'll be found by his big old red bone hound. Paddy Roller bring you back. Make you sorry you is black. Drive a man he made a life, but a mammy ain't his wife. Ain't but two things on my mind. Drive a man and quit in time.